Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit Höhepunkten aus drei Konzertabenden der Jimi Hendrix Experience im Winterland in San Francisco anno 1968. On bass, Mr. Noel Redding. On drums, Mr. Mitch Mitchell. On vocals and guitar, Mr. Jimi Hendrix, the Jimi Hendrix Experience. Next to your well, let me stand, baby. Im Oktober 1968 trat die Jimi Hendrix Experience an drei aufeinanderfolgenden Abenden im Winterland in San Francisco auf, am 10., 11. und 12. Oktober. Zwei Shows gab es jeden Abend und alle wurden damals professionell mitgeschnitten. Dank einer 6-CD-Box des Labels Reclamation sind diese Abende mit allen Höhen und Tiefen nacherlebbar. Ein kurzer, aber informativer Booklet-Text hilft dabei, die Umstände der Aufnahmen einzuschätzen. Im Oktober 68 feierte die Band mit den drei Shows im Winterland sozusagen ihr zweijähriges Bestehen. Abgesehen von kurzen Pausen hatten die drei Musiker seit Gründung der Experience nonstop gearbeitet. Im Januar 68 spielte die Band zum Beispiel in Schweden, Dänemark und Frankreich. Von Februar bis Mai 68 folgt eine ausgiebige USA- und Kanada-Tournee. Im Juni und Juli gab es zwei Auftritte in England. Und von Ende Juli bis Anfang Dezember lief die zweite USA-Tournee des Jahres 68. Zwischendurch entstanden die Aufnahmen zum dritten Studioalbum der Experience. Das Doppelalbum Electric Ladyland erschien wenige Tage nach den Winterland-Konzerten. gerade während der 68er-Touren in den USA gab es aber Probleme mit dem Bühnensound. Hendrix Management hatte den Verstärkerhersteller Sun dazu überredet, einen Teil der Verstärker und Lautsprecher für die Tour zu stellen. Bekanntlich war ein Teil von Hendrix Klangzauberei das Aufdrehen der Röhrenverstärker bis zum Anschlag. Die britischen Marshall-Verstärker, die er meistens benutzte, machten das ziemlich lange mit und lieferten auch, wie gewünscht, eine relativ harmonisch klingende Verzerrung. Die Sun-Verstärker und Lautsprecher, die bei dieser 68er-Tour teilweise zum Einsatz kamen, klangen dagegen nicht so gut und was noch schlimmer war, sie hielten die Dauerbelastung nicht so lange aus. Die Mitschnitte der 6 Sets im Winterland anno 68 geben davon beredtes Zeugnis. Gleich zweimal mussten Hendrix Verstärker mitten im Set ausgewechselt werden. Mitch Mitchell und Noel Redding überbrückten die Unterbrechungen mannhaft mit Duo-Improvisationen, einmal knapp 20 Minuten lang. Verglichen mit heutigen sogenannten Standards wirken die Konzerte im Winterland also relativ unprofessionell. Hendrix Gitarren hielten wegen seiner Spielweise die Stimmung nicht allzu gut, zwischen den Stücken musste er oft nachstimmen und zu Beginn der Show vergingen oft Minuten, in denen die Musiker noch einmal einen kurzen Soundcheck machen mussten. Die wahrlich feurige Version von Fire, die zu Beginn der zweiten Soundcheckstunde vom Deutschlandfunk zu hören war, wurde im ersten Set am 12. Oktober gespielt. Der musikalische Höhenflug schien auch noch weiter zu gehen, wurde dann aber 3 Nummern später mitten in einer prima Version von Foxy Lady durch Leistungsabfall von Hendrix Verstärkern gestoppt. Also trat wieder das Duo Mitch Mitchell und Noel Redding auf den Plan. Nach etwa 8 Minuten waren neue Verstärker aufgebaut und Hendrix schaltete sich in die laufende Improvisation der beiden ein. Die Jimi Hendrix Experience am 12. Oktober 1968 mit einer inspirierten Improvisation über eine Nummer von zwei schwedischen Musikern Hansson und Carlsson, Tax Free heißt sie. Höhepunkte aus drei Abenden mit der Jimi Hendrix Experience im Winterland in San Francisco gibt's heute Abend im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das Repertoire, das bei dieser USA-Tournee in den etwa 60 bis 75-minütigen Sets präsentiert wurde, bestand aus knapp 20 Nummern, von denen manche fast immer und manche nur selten gespielt wurden. Es wurde bald deutlich, dass Hendrix keine originalgetreuen Reproduktionen der Hits spielen wollte. Er nahm sich die Freiheit, je nach Lust und Laune mal mehr oder weniger ausgedehnt innerhalb der Songstruktur zu improvisieren. Und wem Ohren gegeben sind, der oder die kann die Variationen und neuen Ideen dank solcher CD-Dokumentationen wie der Winterland-Box von Reclamation selber entdecken. Bekanntermaßen passieren Höhenflüge nicht immer im perfekten Rahmen. Besonders inspirierte Soli finden sich zum Beispiel in Aufnahmen, bei denen der Bassist eine Weile daneben greift oder und die Gitarre verstimmt ist oder die rhythmische Präzision des Zusammenspiels stellenweise suboptimal ist. Zweimal also der gleiche Song, Spanish Castle Magic, zunächst eine bislang unveröffentlichte Version aus dem zweiten Set vom 11. Oktober 1968 und danach die Version aus dem zweiten Set des letzten Abends vom 12. Oktober. Shovel by my dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a groovy night, and the wind's just right there. about half a day to get there. That's if we travel by my dragonfly. Though it's not in Spain, but all the same, you know it's a groovy name, and the wind's just right. Talk about Luca, man, it's fast, a bad day. The clouds are really low, and they overflow. Got cash and battleground, red and brown. But it's all in your mind, baby. Don't waste your time thinking about bad things. Just float your little mind around. Something like a. Oh, take it. zweimal derselbe Song mit komplett anderer Dynamik und komplett anderen Solo-Improvisationen von Jimi Hendrix und mit fulminanter Begleitung von einem tollen Drummer Mitch Mitchell und einem grundsoliden Bassisten Noel Redding. Aufgenommen an zwei Abenden im Winterland in San Francisco am 11. und 12. Oktober 1968. Spanish Castle Magic. Die zweite, kürzere Version aus dem Winterland wurde erstmalig 1987 auf einer CD mit Winterland-Material veröffentlicht. Die erste Fassung erschien erst letztes Jahr offiziell in der 6-CD-Dokumentation der Winterland-Konzerte vom Reclamation-Label. Bis um 3 Uhr ist hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk jetzt noch Gelegenheit, Musik aus der Spätvorstellung vom letzten Date der Jimi Hendrix im Winterland zu hören, unter anderem eine relativ selten live gespielte Ballade vom zweiten Studioalbum der Experience und eine meines Wissens nur aus dem Winterland dokumentierte Live-Version eines Songs über manische Depression. Hendrix sagt in der Einleitung dazu, dieser Song handle von einem Typen, der versucht, statt immer nur mit Frauen Liebe zu machen, mit der Musik Liebe zu machen. very much. Thanks for all the. Down with the edge of my hand. Jimi Hendrix, Mitch Mitchell und Noel Redding in Hochform live im Winterland von San Francisco am 12. Oktober 1968. Drei Songs waren zu hören. Los ging's mit Manic Depression, danach gab's Little Wing und zum Schluss ein Song, der erst ein paar Tage nach den Konzerten im Winterland auf dem dritten Studioalbum der Jimi Hendrix Experience veröffentlicht wurde, Voodoo Child Slight Return. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Höhepunkten aus den sechs Auftritten im Winterland 68 gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschland-Nachrichten um 3 Uhr. Jetzt noch die letzte Nummer, die Hendrix und seine Kollegen im letzten Set ihres Engagements im Winterland spielte. Purple Haze. This guy.